NDR Kultur. Am Abend vorgelesen. Peter Lieg liest nun wieder aus dem Roman Anton Reiser von Karl Philipp Moritz, heute den 24. von 32 Abschnitten. Anton Reiser ist, wie wir hörten, ein zweites Mal von seiner Theaterleidenschaft gepackt worden. Seine ohnehin ungewisse, weil finanziell schwierige Zukunft als Student tritt darüber in den Hintergrund. Anton schließt sich der Theatergesellschaft seiner hannoverschen Schule an, die in den Sommerferien des Jahres 1776 wieder Schauspieler einstudiert. Die Primaner dürfen im Königlichen Opernhaus spielen. Sie müssen jedoch das Ende des Gastspiels der Schröderschen Gesellschaft abwarten, die zu den besten deutschen Schauspieltruppen gehört in einer Zeit, die man zuweilen die glänzendste Schauspielerepoche in Deutschland genannt hat. E.T.A. Hoffmann hat darüber in seiner Erzählung »Seltsame Leiden eines Theaterdirektors« geschrieben. Und hier wird auch Ernst Ludwig Schröder erwähnt, der auch der Lieblingsschauspieler Schillers war. »Sprach Schröder auf der Bühne«, heißt es bei E.T.A. Hoffmann, »so herrscht eine Aufmerksamkeit, eine Stille, in der der leiseste Atemzug hörbar blieb.« Stürmte dann einer herrlich gelungenen Rede der lauteste Beifall nach, so war dies der Ausdruck des im innersten, tiefsten Gemüt empfundenen und nicht die kindische Freude über irgendein halsbrechendes Wagestück, sei es in Ton, Wort oder Gebärde ausgeführt. Damals herrschte ein den Deutschen würdiger Ernst in der dramatischen Kunst. Auch unser Romanheld Anton Reiser träumt sich auf eine Bühne, wo er den Beifall aus erster Hand bekommen kann, denn Ruhm und Beifall zu erwerben, das war von jeher sein höchster Wunsch. Antons ganzer Ehrgeiz richtet sich darauf, in Goethes Clavigo die Rolle des Titelhelden zu verkörpern, eines jungen, ehrgeizigen und begabten Schriftstellers. Doch er hat nicht mit dem Neid und der Rivalität seiner Mitschüler gerechnet und auch Iffland, der schauspielerisch genial begabte Mitschüler, springt ihm im Kampf um die begehrte Rolle nicht bei. Ein anderer wird den Clavigo spielen. Und Anton hüllt sich ein weiteres Mal in melancholische Trauer, sucht die Einsamkeit und beginnt erneut, sein Äußeres zu vernachlässigen. Hören Sie wieder Peter Lieg. Indes wurde ihm von der Zeit an, dass er die Rolle des Clavigo nicht erhielt, sein Aufenthalt in Hannover lästig, er fing von der Zeit an, unstet und flüchtig zu werden. Sein jahrelanger, sehnlichster Wunsch musste in Erfüllung gebracht werden, mochte es auch nun sein, wo es wollte. Er musste irgendwo alles das wirklich machen, was bis jetzt durch eine so lang anhaltende Komödienlektüre und seinen schon so lange fortdauernden Hang zum Theater in seiner Fantasie reif geworden war. Als der Clavigo probiert wurde, hatte er sich in einer der Logen versteckt. Und während das Iffland als Beaumarchais auf dem Theater wütete, wütete Reiser, der in der Loge ausgestreckt am Boden lag, gegen sich selber. Und seine Raserei ging so weit, dass er sich das Gesicht mit Glasscherben, die am Boden lagen, zerschnitt und sich die Haare raufte. Denn die Erleuchtung, die Blicke unzähliger Zuschauer, alle auf ihn allein hingeheftet und sich vor allen diesen forschenden Blicken seine innersten Seelenkräfte äußernd, durch die Erschütterung seiner Nerven auf jede Nerve der Zuschauer wirkend. Das alles wurde ihm in dem Augenblick gegenwärtig. Und nun sollte er nichts wie unter der Menge verloren, ein bloßer Zuschauer sein, wie er jetzt war, während dass ein Dummkopf, der den Clavigo spielte, alle die Aufmerksamkeit auf sich zog, die ihm, dem stärker Empfindenden, gebührt hätte. Nach all den vorhergehenden Situationen, worin er sich seit Jahren befunden hatte, war ihm nun die Rolle des Clavigo gleichsam Zweck seines Lebens geworden, das durch tausend drückende Lagen einmal ganz unter die Herrschaft der Fantasie zurückgedrängt war, die nun über dasselbe ihre Rechte ausüben wollte. Die Saite war bis zur höchsten Spannung hinaufgewunden, und nun sprang sie. Als diese schreckliche Probe vorbei war, so fand sich Reiser wieder ganz allein, ohne einen Freund, ohne einen, der sich seiner annahm. Er wollte doch jemandem seinen Kummer klagen und ging zu Iffland, der sich von dem Augenblick fester wie jemals an ihn schloss weil gerade dasselbe Bedürfnis bei ihm war, was Reisern zu ihm trieb. Iflands Fantasie war ebenfalls bis auf den höchsten Grad gespannt und sein Hang zum Theater überwiegend geworden. Er bedurfte einen, dem er seine geheimsten Wünsche und seinen Kummer entdecken konnte. Nun hatten sein Vater und sein älterer Bruder nicht ohne Grund befürchtet, dass der Hang zum Theater durch den großen Beifall, den er sich durch sein Spiel erwarb, zu sehr genährt und am Ende überwiegend werden möchte und ihm daher untersagt, an den dramatischen Übungen ferner teilzunehmen, wogegen er nun freilich alle möglichen Einwendungen machte und eben jetzt noch deswegen mit seinem Vater in Unterhandlung stand. Er machte nun Reisern zum Vertrauten von seinem Vorsatz, sich ganz dem Theater zu widmen, so wie er ehemals mit ihm über seinen Entschluss, ein Dorfprediger zu werden, gesprochen hatte. Die Rolle, welche Ifland schon gespielt hatte, war der Deserteur im Deserteur aus Kindesliebe und der Jude im Diamant, der als Nachspiel zum Deserteur gegeben wurde. Den Juden hatte er so meisterhaft gespielt, dass er nachher mit eben dieser Rolle unter Eckhoffs Augen debütierte und seine theatralische Laufbahn eröffnete. So wie er sich nun durch den Juden im höchsten Komischen gezeigt hatte, so zeigte er sich durch den Beaumarchais im höchsten Tragischen. Und sein Spiel war wirklich in dieser letzteren Rolle so hinreißend, dass man Brockmann selbst zu hören und zu sehen glaubte. Und das Vergnügen, sich in dieser Rolle öffentlich zu zeigen, sollte ihm nun verleidet werden. Er nötigte Reisern, die Nacht bei ihm auf seiner Stube zu bleiben, wo sie sich denn in reizenden Träumen von der Glückseligkeit, die der Stand eines Schauspielers gewährte, verloren, bis sie beide darüber einschliefen. Jetzt waren sie beide fast unzertrennlich und Tag und Nacht beisammen. Und einst, da sie an einem warmen, aber trüben Morgen vors Tor hinausgingen, sagte Ifland, dies wäre gutes Wetter, davonzugehen. Und das Wetter schien auch so reisemäßig, der Himmel so dicht auf der Erde liegend, die Gegenstände umher so dunkel, gleichsam als sollte die Aufmerksamkeit nur auf die Straße, die man wandern wollte, hingeheftet werden. Die Idee wurde in beider Köpfen so rege, dass nicht viel fehlte, sie hätten sie gleich ins Werk gerichtet. Indes wollte doch Ifland womöglich in Hannover noch seinen Beaumarchais spielen. Sie kehrten also nach der Stadt wieder um. So sehr sich nun auch Ifland für Reisern mitbewarb, so war es doch unmöglich, dass dieser die Rolle des Clavigo erhalten konnte. Stattdessen trat ihm endlich der, welcher den Clavigo spielte, den Fürsten im Edelknaben ab. Und in dem Manne nach der Uhr erhielt Reiser die Rolle des Magister Blasius. Reiser war nun darüber melancholisch, dass er den Clavigo nicht spielen sollte. Und Ifland, dass er überhaupt nicht mehr mit Komödie spielen sollte. Beide aber suchten sich zu überreden, dass sie des Lebens um sein Selbstwillen überdrüssig wären. Und luden sich einmal des Nachts zwei Pistolen, womit sie fast die ganze Nacht hindurch Kurzweil trieben, indem sie Sein oder Nichtsein hertragierten. Bei Reisern ging indes der Lebensüberdruss in der Tat so weit, dass er nicht aus der Stelle wich, wenn Ifland die geladene Pistole auf ihn hielt und den Finger anlegte, um sie abzudrücken, indes Reiser eben dasselbe wieder gegen ihn tat. Am anderen Tage aber hatte er einen etwas ernsthafteren Auftritt mit Philipp Reisern, den er besuchte. Er hatte die Nacht nicht geschlafen, eine dumme Trägheit blickte aus seinen hohlen Augen hervor, der Lebensüberdruss saß auf seiner Stirne, alle Spannkraft seiner Seele war dahin. Er sagte zu Philipp Reisern guten Tag, und dann stand er da, wie ein Stock. Philipp Reiser, der ihn schon öfter, aber noch nie in dem Grade, in einem solchen Zustande der Erschlaffung gesehen hatte, und der nun zu fürchten anfing, dass es wohl gänzlich mit ihm vorbei sein möchte, tat ihm im ganzen Ernst den Vorschlag, dass er ihn totschießen wollte, ehe ein verworfener und schlechter Mensch aus ihm würde, wie jetzt der Fall wäre. Mit Philipp Reisern, dessen Begriffe ebenfalls romanhaft und überspannt waren, war in solchen Fällen nicht zu spaßen. Anton Reiser verbat sich also diese Kur noch für jetzt und versicherte, dass er sich wohl noch einmal von seiner jetzigen Erschlaffung wieder erholen würde. Indes fing nun seine Lage an, immer misslicher zu werden. Durch die Ausgaben, welche sein Teilnehmen an der Aufführung der Komödien erforderte, die seine Einkünfte weit überstiegen, und durch die Versäumnis der Lehrstunden, welche er gab, stürzte er sich immer tiefer in Schulden und fing bald an den notwendigsten Bedürfnissen des Lebens wieder an Mangel zu leiden, weil er nicht die Kunst gelernt hatte, auf Kredit zu leben. Seine Garderobe als Fürst im Edelknaben, die er sich, so wie jeder, die seinige selbst anschaffen musste, kostete ihm allein so viel, als wovon er einen Monat lang alle seine Ausgaben hätte bestreiten können. Und für dies alles erreichte er doch nicht einmal seinen Zweck, sich in einer auffallenden, tragischen Rolle zeigen zu können, welches doch eigentlich von jeher sein Wunsch gewesen war. Von den drei Stücken, die an einem Abend nacheinander aufgeführt wurden, war Clavigo das erste, der Mann nach der Uhr das zweite und der Edelknabe blieb bis zuletzt. Während das nun der Clavigo aufgeführt wurde, suchte Reiser in der Anziehstube dicht bei dem Theater so viel wie möglich seine Sinne zu betäuben und sich die Ohren zu verstopfen. Jeder Laut, den er vom Theater hörte, war ihm ein Stich durch die Seele. Denn hier war es, wo nun eben das schönste Gebäude seiner Fantasie, woran jahrelang gebaut worden war, wirklich scheiterte. Und er musste es selbst mit ansehen, ohne es im Mindesten verhindern zu können. Er suchte sich mit den beiden Rollen, die er noch zu spielen hatte, zu trösten und alle seine Aufmerksamkeit darauf zu heften, aber es war vergeblich. Während dass die Rolle des Clavigo nun von einem anderen vor einer solchen Menge von Zuschauern wirklich gespielt wurde, war ihm zumute wie einer, der alle sein Hab und Gut ohne Rettung in den Flammen aufgehen sieht. Noch bis zum letzten Tage hatte er immer gehofft, diese Rolle, es koste auch, was es wolle, zu erhalten. Nun aber war alles vorbei. Und da nun wirklich alles vorbei und Clavigo zu Ende gespielt war, so wurde ihm wieder etwas leichter. Aber ein Stachel blieb doch immer in seiner Brust zurück. Er spielte nun im Mann nach der Uhr, worin Iffland den Mann nach der Uhr machte, die Rolle des Magister Blasius mit allem Beifall. Aber dies war nicht der rechte Beifall, den er sich gewünscht hatte. Er wollte nicht zum Lachen reizen, sondern durch sein Spiel die Seele erschüttern. Der Fürst im Edelknaben war nun zwar eine edle, aber doch eine zu sanfte Rolle für ihn. Und überdem misslang es gewissermaßen mit der ganzen Aufführung des Stücks, denn da der Clavigo und der Mann nach der Uhr zu Ende waren, so gingen die meisten Zuschauer weg, weil es schon sehr spät war. Und es blieb nicht der dritte Teil da, welche den Edelknaben noch abwarteten. Dies und der quälende Gedanke an den Clavigo, den er immer noch nicht unterdrücken konnte, war Ursache, dass Reiser den Fürsten im Edelknaben sehr nachlässig und weit schlechter spielte, als er ihn hätte spielen können. Und da nun alles geendigt war, missvergnügt und traurig zu Hause ging. Er dachte aber dabei, doch noch dereinst seine Lust zu büßen, sich auf dem Theater in einer heftigen und erschütternden Rolle zu zeigen, möchte es auch kosten, was es wolle. Dass ihm zum ersten Male dieser Genuss versagt war, reizte seine Begierde danach nur noch stärker. Und wie konnte er sicherer die Erfüllung seines höchsten Wunsches hoffen, als wenn er das zum eigentlichen Geschäft seines Lebens machte, woran ohnedem schon sein ganzes Herz hing? Der Gedanke, sich dem Theater zu widmen, bekam daher, statt niedergedrückt zu werden, noch immer mehr Gewalt über ihn. Allein so wie man immer zu dem, was man zu tun wünscht, sich selbst die dringendsten Bewegungsgründe zu schaffen sucht, um sein Betragen gleichsam gegen sich selbst zu rechtfertigen, so suchte sich auch Reiser die Bezahlung der kleinen Schulden, die er zu machen verleitet war, als eine so unmögliche Sache und die Entdeckung derselben als etwas so Missliches vorzustellen, dass er schon dieser wegen sich aus Hannover entfernen zu müssen glaubte. Aber seine eigentlichen Bewegungsgründe waren der unwiderstehliche Trieb nach Veränderung seiner Lage und die Begierde, sich auf irgendeine Weise so bald wie möglich öffentlich zu zeigen, um Ruhm und Beifall einzuernten, wozu ihm nun freilich nichts bequemer als das Theater scheinen musste, wo es einem nicht einmal darf zur Eitelkeit angerechnet werden, dass er sich so oft wie möglich zu seinem Vorteil zeigen will, sondern wo die Sucht nach Beifall gleichsam privilegiert ist. Indes fingen seine kleinen Schulden freilich auch an, ihn zu drücken, wozu noch ein paar Demütigungen kamen, die ihm vollends seinen längeren Aufenthalt in Hannover zum Ekel machten. Die eine bestand darin, dass ein junger Edelmann, den er unterrichtete und mit dem er sich auf der Stube desselben manchmal noch ein wenig zu unterhalten pflegte, zu ihm sagte, er habe die Ehre, sich ihm zu empfehlen, ehe sich Reiser selbst noch empfohlen hatte. Es war sehr wahrscheinlich, dass jener wirklich geglaubt hatte, Reiser mache Miene zum Weggehen und also mit dem Abschiedskomplimente ein wenig zuvorkommend gewesen war. Aber eben dies Zuvorkommende war für Reisern so erschrecklich auffallend und drückte auf einmal so sehr sein ganzes Wesen darnieder, dass er, da er schon hinaus war, noch eine Weile stillstand und ihm die Arme am Körper niedersanken. Dies zuvorkommende »Ich habe die Ehre, mich Ihnen zu empfehlen« gesellte sich plötzlich in seiner Idee zu dem »Dummer Knabe des Inspektors« auf dem Seminarium, zu dem »Ich meine ihn ja nicht« des Kaufmanns, zu dem »Par nobile fratrum« der Primaner und zu dem »Das ist ja eine wahre Dummheit« des Rektors. Er fühlte sich auf einige Augenblicke wie vernichtet. Alle seine Seelenkräfte waren gelähmt. Der Gedanke des auch nur einen Augenblick lästig gewesen Seins fiel wie ein Berg auf ihn. Er hätte in dem Moment dies irgendeinem Geschöpf außer ihm so lästige Dasein abschütteln mögen. Dann ging er aus dem Tore nach dem Kirchhofe, wo der Sohn des Pastor Marquardt begraben lag, und weinte bei dessen Grabe die bittersten Tränen des Unmuts und Lebensüberdrusses. Alles erschien ihm auf einmal in einem traurigen, melancholischen Lichte. Die ganze Zukunft seines Lebens war düster. Er wünschte, mit dem Staube vermischt zu sein, den sein Fuß betrat. Und dies alles noch wegen des zuvorkommenden »Ich habe die Ehre, mich Ihnen zu empfehlen«. Diese Worte ließen einen Stachel in seiner Seele zurück, den er vergeblich wieder herauszuziehen suchte, ob er dies gleich sich selber nicht eigentlich gestand, sondern seinen Unmut und Lebensüberdruss aus allgemeinen Betrachtungen über die Nichtigkeit des menschlichen Lebens und die Eitelkeit der Dinge herzuleiten suchte. Freilich fanden sich denn auch diese allgemeinen Betrachtungen ein, die aber ohne jene herrschende Idee nur seinen Verstand beschäftigte, nicht aber sein Herz in Bewegung gesetzt haben würden. Im Grunde war es das Gefühl der durch bürgerliche Verhältnisse unterdrückten Menschheit, das sich seiner hiebei bemächtigte und ihm das Leben verhasst machte. Er musste einen jungen Edelmann unterrichten, der ihn dafür bezahlte und ihm nach geendigter Stunde auf eine höfliche Art die Türe weisen konnte, wenn es ihm beliebte. Was hatte er vor seiner Geburt verbrochen, dass er nicht auch ein Mensch geworden war, um den sich eine Anzahl anderer Menschen bekümmern und um ihn bemüht sein müssen? Warum erhielt er gerade die Rolle des Arbeitenden und ein anderer des Bezahlenden? Hätten ihn seine Verhältnisse in der Welt glücklich und zufrieden gemacht, so würde er allenthalben Zweck und Ordnung gesehen haben. Jetzt aber schien ihm alles Widerspruch, Unordnung und Verwirrung. Da er nun zu Hause ging, so wurde er auf der Straße erstlich von einem seiner Gläubiger gemahnet, und da er mit gesenktem Haupte melancholisch vor sich hinging, so hörte er hinter sich einen Jungen zum anderen sagen, »Da geht der Magister Blasius.« Dies brachte ihn so auf, dass er dem Jungen auf der Straße ein paar Ohrfeigen gab, welcher nun hinter ihm her schimpfte, bis Reiser seine Wohnung erreichte. Von dem Tage an war Reisern der Anblick von den Straßen in Hannover ein Greuel. Und vor allem war die Straße, wo der Junge hinter ihm hergeschimpft hatte, ihm am verabscheuungswürdigsten. Er vermied es, wo er konnte, durch dieselbe zu gehen. Und wenn er doch durchgehen musste, so war es ihm, als ob die Häuser auf ihn fallen wollten. Wohin er trat, glaubte er hinter sich den spottenden Pöbel oder einen ungeduldigen Gläubiger zu hören. Diese Demütigungen waren zu schnell nacheinander gekommen, als dass er sich unter dem Druck, welcher ihm von nun an den Ort seines Aufenthalts verhasst machte, noch einmal hätte wieder emporarbeiten können. Der Gedanke, Hannover zu verlassen und sein Glück in der weiten Welt zu suchen, wurde von nun an fester Entschluss, den er aber doch niemandem als Philipp Reisern entdeckte. Dieser war damals sehr mit sich selber beschäftigt, weil er wieder einen verliebten Roman spielte und alle seine Aufmerksamkeit darauf wandte, wie er seinem Mädchen gefallen wollte. Anton Reisers Schicksal war ihm daher etwas weniger wichtig, als es ihm zu einer anderen Zeit würde gewesen sein. Ungeachtet Anton Reiser vielleicht in wenigen Tagen Hannover auf immer zu verlassen im Begriff war, so unterhielt ihn sein Freund dennoch mit dem ganzen Detail seiner Liebschaft, als wenn jener den Erfolg von dem allen hätte abwarten können. Dies ärgerte ihn denn zuweilen wohl. Aber Philipp Reiser war doch einmal sein nächster Vertrauter, und er hatte niemanden außer ihm, dem er sich hätte entdecken mögen. Weil er doch aber nun, um sein Glück in der weiten Welt zu suchen, sich irgendeinen Ort in der weiten Welt zum Ziel seiner Wanderung machen musste, so wählte er Weimar hierzu, wo sich damals die Seilersche Truppe, über welche Eckhoff die Direktion führte, aufhalten sollte. Hier wollte er seinen Entschluss, sich dem Theater zu widmen, ins Werk zu richten suchen. Während nun, dass er mit diesem Gedanken umging, erlitt er noch eine Demütigung, die ihn vollends in seinem Entschluss bestärkte. Er ging nämlich eines Nachmittags mit einer Anzahl seiner Mitschüler, die von der dramatischen Gesellschaft waren, in einem öffentlichen Garten vor der Stadt spazieren. Nun mochten ihm wohl die Gedanken, womit er umging, ein sonderbares, zerstreutes Ansehen geben, wodurch er sich vor seiner Gesellschaft eben nicht zu seinem Vorteil auszeichnete. Und seine Mitschüler fielen, ehe er sich's versah, auf einmal wieder mit einem solchen Spott über ihn her, dass es ihm auch nicht möglich war, gegen alles, was sie sagten, nur ein Wort vorzubringen. Da nun ihr Witz freien Spielraum fand, so war des Witzelns kein Ende. Und da nun überdem ein paar Offiziere in der Nähe standen, die dem Gespräch zuhörten, so konnte Reiser nicht länger ausdauern. Er schlich sich vom Tische weg, bezahlte dem Wirt, was er für seinen Teil schuldig war, und eilte so schnell er konnte fort. Und sobald er nun allein war, brach er aufs Neue in laute Verwünschungen über sich und sein Schicksal aus. Er spottete über sich selbst, weil er sich zum Spott und zur Verachtung geboren glaubte. Woher kam es denn auch, dass er zum Spott der Welt gleichsam an der Stirne gebrandmarkt war? Was haftete denn für ein Mal des Lächerlichen an ihm, das durch nichts konnte ausgelöscht werden? Dass ihn jetzt, da er doch von seinen Mitschülern geachtet war, aufs Neue wieder in einer bösen Stunde ihrem Gelächter preisgab. Es war die unverantwortliche Seelenlähmung durch das zurücksetzende Betragen seiner eigenen Eltern gegen ihn, die er von seiner Kindheit an noch nicht hatte wieder vermindern können. Es war ihm unmöglich geworden, jemanden außer sich wie seinesgleichen zu betrachten. Jeder schien ihm auf irgendeine Art wichtiger, bedeutender in der Welt als er zu sein. Daher deuchten ihm Freundschaftsbezeigungen von anderen gegen ihn immer eine Art von Herablassung. Weil er nun glaubte, verachtet werden zu können, so wurde er wirklich verachtet. Und ihm schien oft das schon Verachtung, was ein anderer mit mehr Selbstgefühl nie würde dafür genommen haben. Und so scheint nun einmal das Verhältnis der Geisteskräfte gegeneinander zu sein. Wo eine Kraft keine entgegengesetzte Kraft vor sich findet, da reißt sie ein und zerstört, wie der Fluss, wenn der Damm vor ihm weicht. Das stärkere Selbstgefühl verschlingt das Schwächere unaufhaltsam in sich, durch den Spott, durch die Verachtung, durch die Brandmarkung des Gegenstandes zum Lächerlichen. Das Lächerlichwerden ist eine Art von Vernichtung und das Lächerlichmachen eine Art von Mord des Selbstgefühls, die nicht ihresgleichen hat. Von allen außer sich gehasst zu werden, ist dagegen wünschens- und begehrenswert. Dieser allgemeine Hass würde das Selbstgefühl nicht töten, sondern es mit einem Trotz beseelen, wovon es auf Jahrtausende leben und gegen diese hassende Welt Wut knirschen könnte. Aber keinen Freund und nicht einmal einen Feind zu haben, das ist die wahre Hölle, die alle Qualen der fühlbaren Vernichtung eines denkenden Wesens in sich fasst. Und diese Höllenqual war es, welche Reiser empfand, so oft er sich aus Mangel am Selbstgefühl für einen würdigen Gegenstand des Spottes und der Verachtung hielt. Seine einzige Wonne war dann, wenn er für sich allein war, in lautes Hohngelächter über sich selber auszubrechen und das nun selber gleichsam an sich zu vollenden, was die Wesen außer ihm angefangen hatten. Wenn diese Wesen mich verspotten und zerstören, die stärker und vollkommener sind als ich, warum soll ich des Mitleids Stimme hören und weinen schändlich über mich? Da er nun also dem hohnlachenden Zirkel seiner Mitschüler entflohen war, so schweifte er in der einsamen Gegend umher und entfernte sich immer weiter von der Stadt, ohne ein Ziel zu haben, wohin er seine Schritte richtete. Er ging immer querfeldein, bis es dunkel wurde. Da kam er an einen breiten Weg, der zu einem Dorfe führte, das er vor sich liegen sah. Der Himmel fing an, sich immer düsterer zu umziehen und drohte Regenwetter. Die Raben fingen an zu krächzen. Und zwei, die immer über seinem Kopfe hinflogen, schienen ihm das Geleite zu geben, bis er an den kleinen, engen Kirchhof des Dörfchens kam, welcher gleich vorne anlag. Und mit unordentlich übereinander gelegten Steinen eingefasst war, die eine Art von Mauer vorstellen sollten. Die Kirche mit dem kleinen spitzen Turme, der mit Schindeln gedeckt war, in der dicken Mauer nach jeder Seite zu nur ein einziges Fensterchen, durch welches das Licht schräg hereinfallen konnte, die Türe wie halb in die Erde versunken und so niedrig, dass es schien, man könne nicht anders als gebückt hineingehen. Und ebenso klein und unansehnlich wie die Kirche war, so enge und klein war auch der Kirchhof, wo wo die aufsteigenden Grabhügel dicht aneinander gedrängt und mit hohen Nesseln bewachsen waren. Der Horizont war schon verdunkelt, der Himmel schien in der trüben Dämmerung allenthalben dicht aufzuliegen. Das Gesicht wurde auf den kleinen Fleck Erde, den man um sich her sah, begrenzt. Das Winzige und Kleine des Dorfes, des Kirchhofes und der Kirche tat auf Reisern eine sonderbare Wirkung. Das Ende aller Dinge schien ihm in solch eine Spitze hinauszulaufen. Der enge, dumpfe Sarg war das Letzte. Hierhinter war nun nichts weiter. Hier war die zugenagelte Bretterwand, die jedem Sterblichen den fernen Blick versagt. Das Bild erfüllte Reisern mit Ekel. Der Gedanke an dies Auslaufen in einer solchen Spitze, dies Aufhören ins Enge und noch Engere und immer Engere, wohinter nun nichts weiter mehr lag, trieb ihn mit schrecklicher Gewalt von dem winzigen Kirchhofe weg und jagte ihn vor sich her in der dunklen Nacht, als ob er dem Sarge, der ihn einzuschließen drohte, hätte entfliehen wollen. Das Dorf mit dem Kirchhofe war ihm ein Anblick des Schreckens, solange er es noch hinter sich sah. Auf dem Kirchhofe war ihm ein sonderbarer Schrecken angewandelt. Was er so oft gewünscht hatte, schien ihm gewährt zu werden. Das Grab schien seine Beute zu fordern. Und noch stets, so wie er flohe, hinter ihm seinen Schlund zu eröffnen. Erst da er ein anderes Dorf erreichte, war er wieder ruhiger. Was ihm aber auf dem Kirchhofe den Gedanken des Todes so schrecklich machte, war die Vorstellung des Kleinen, die, so wie sie herrschend wurde, in seine Seele eine fürchterliche Leere hervorbrachte, welche ihm zuletzt unerträglich war. Das Kleine nahet sich dem Hinschwinden der Vernichtung. Die Idee des Kleinen ist es, welche Leiden, Leerheit und Traurigkeit hervorbringt. Das Grab ist das enge Haus, der Sarg ist eine Wohnung, still, kühl und klein. Kleinheit erweckt Leerheit, Leerheit erweckt Traurigkeit. Traurigkeit ist der Vernichtung Anfang. Unendliche Leere ist Vernichtung. Reiser empfand auf dem kleinen Kirchhof die Schrecken der Vernichtung. Der Übergang vom Dasein zum Nichtsein stellte sich ihm so anschaulich und mit solcher Stärke und Gewissheit dar, dass seine ganze Existenz nur noch wie an einem Faden hing, der jeden Augenblick zu zerreißen drohte. Nun war also auf einmal aller Lebensüberdruss bei ihm verschwunden. Er suchte in seiner Seele wieder eine gewisse Ideenfülle hervorzubringen, um sich gleichsam nur von der gänzlichen Vernichtung zu retten. Und da er von ungefähr auf die Heerstraße nach Nienburg geriet, wo seine Eltern wohnten, und ihm nun auf einmal diese ganze Gegend bekannt war, so nahm er sich erst vor, die ganze Nacht durchzugehen und seine Eltern noch einmal mit einem unvermuteten Besuch zu überraschen. Eine Meile war er schon von Hannover und hatte also ungefähr noch 5 Meilen zurückzulegen. Allein der Gedanke, dass er seinen Eltern nichts von seinem Entschluss hätte entdecken dürfen und doch mit schwerem Herzen von ihnen hätte Abschied nehmen müssen, verleidete ihm diesen Vorsatz wieder, da es überdem gegen Mitternacht stark zu regnen anfing. Er ging also aufs Neue, mitten im Regen und Dunkel, durch das hohe Korn querfeldein nach der Stadt zu. Es war eine warme Sommernacht. Und der Regen und die Dunkelheit waren ihm bei dieser menschenfeindlichen nächtlichen Wanderung die angenehmsten Gesellschafter. Er fühlte sich groß und frei in der ihn umgebenden Natur. Nichts drückte ihn, nichts engte ihn ein. Er war hier auf jedem Fleck zu Hause, wo er sich niederlegen wollte, und dem Anblick keines Sterblichen ausgesetzt. Er fand zuletzt eine ordentliche Wonne darin, durch das hohe Korn hinzugehen, ohne Weg und Steg, durch nichts, nicht einmal durch ein eigentliches Ziel gebunden, nach welchem er seine Schritte hätte richten müssen. Er fühlte sich in dieser Stille der Mitternacht frei wie das Wild in der Wüste. Die weite Erde war sein Bette, die ganze Natur sein Gebiet. NDR Kultur